Erster Gott sprach zu mir. Zweiter, du sollst Jerusalem ihre Fehler zeigen. Dritter Gott sagt, deine Eltern waren aus Kanaan. Dein Vater war ein Amoriter. Deine Mutter war eine Hethiterin. Vierter, bei deiner Geburt warst du allein. Niemand hat dir geholfen. Niemand hat dich gewaschen. Fünfter, niemand hatte Mitleid mit dir. Man hat dich auf das Feld geworfen. Keiner wollte dich haben. Sechster, ich kam vorbei und sah dich. Du lagst im Blut. Ich sagte, du sollst leben. Siebter, ich habe dich gewaschen. Ich habe dir Öl gegeben. Du bist gewachsen wie eine Pflanze. Achter, ich sah dich wieder. Du warst nun eine junge Frau. Ich legte meine Decke über dich. Du gehörtest nun zu mir. Neunter, ich habe dich mit Wasser gewaschen. Ich habe das Blut abgewaschen. Ich gab dir gutes Öl. Zehnter, ich gab dir schöne Kleider. Du hattest Schuhe aus gutem Leder. Du hattest Kleider aus Seide. Elfter, ich gab dir teuren Schmuck. Du hattest Ringe an den Armen. Du hattest eine Kette am Hals. Zwölfter, ich gab dir einen Nasenring. Du hattest Ringe an den Ohren. Du hattest eine Krone auf dem Kopf. Dreizehnter, du hattest viel Gold und Silber. Deine Kleider waren sehr teuer. Du wurdest eine Königin. Vierzehnter, alle Völker kannten dich. Du warst sehr schön. Ich hatte dich so schön gemacht. Fünfzehnter, aber du wurdest stolz. Du hast mich verlassen. Du bist zu jedem Mann gegangen. Sechzehnter, du hast deine Kleider genommen. Du hast Plätze für fremde Götter gebaut. Das war falsch. Siebzehnter, du hast mein Gold genommen. Du hast mein Silber genommen. Du hast daraus Götzen gemacht. Achtzehnter, du hast ihnen meine Kleider gegeben. Du hast ihnen mein Öl gegeben. Neunzehnter, ich gab dir Brot und Honig. Aber du hast es den Götzen gegeben. Das sagt Gott. Zwanzigster, du hast deine Kinder genommen. Du hast sie den Götzen geopfert. Das war sehr schlimm. Einundzwanzigster, du hast meine Kinder getötet. Du hast sie im Feuer verbrannt. Zweiundzwanzigster, du hast nicht an früher gedacht. Du hast vergessen, wie arm du warst. Dreiundzwanzigster, du hast viele böse Dinge getan. Das ist sehr schlimm für dich. Vierundzwanzigster, du hast überall Häuser für Götzen gebaut. An jedem Platz standen sie. Fünfundzwanzigster, an jeder Straße hast du Götzen geehrt. Du hast deine Schönheit weggeworfen. Sechsundzwanzigster, du bist zu den Ägyptern gegangen. Du hast mich sehr wütend gemacht. Siebenundzwanzigster, darum habe ich dich bestraft. Ich gab dir weniger Essen. Deine Feinde haben dich ausgelacht. Achtundzwanzigster, dann bist du zu den Assyrern gegangen. Aber du warst immer noch nicht zufrieden. Neunundzwanzigster, du bist auch zu den Chaldäern gegangen. Aber auch das war nicht genug. Dreißigster, dein Herz war sehr schwach. Du hast wie eine schlechte Frau gehandelt. Einunddreißigster, du hast überall Plätze für Götzen gebaut. Aber du wolltest kein Geld dafür. Zweiunddreißigster, du bist wie eine Frau, die lügt. Du nimmst fremde Männer statt deinen Mann. Dreiunddreißigster, andere Frauen bekommen Geld für Liebe. Aber du gibst den Männern Geschenke. Vierunddreißigster, du warst anders als andere Frauen. Du hast die Männer bezahlt. 35. Darum höre jetzt auf das Wort von Gott. 36. Gott sagt, du hast dich nackt gezeigt. Du hast fremde Götter geliebt. 37. Darum hole ich alle deine Liebhaber. Sie werden dich nackt sehen. 38. Ich werde dich bestrafen. Du hast die Ehe gebrochen. Du hast Menschen getötet. 39. Ich gebe dich in ihre Hände. Sie machen deine Götzenhäuser kaputt. Sie nehmen deinen Schmuck. 40. Viele Menschen werden kommen. Sie werfen Steine auf dich. Sie töten dich. 41. Sie verbrennen deine Häuser. Viele Frauen werden das sehen. Du wirst keine Liebhaber mehr haben. 42. Dann wird mein Zorn aufhören. Ich werde wieder ruhig sein. 43. Du hast nicht an früher gedacht. Du hast mich wütend gemacht. Darum bestrafe ich dich. 44. Die Leute werden sagen, wie die Mutter, so die Tochter. 45. Du bist wie deine Mutter. Sie wollte ihren Mann nicht. Du bist wie deine Schwestern. 46. Deine große Schwester ist Samaria. Deine kleine Schwester ist Sodom. 47. Zuerst warst du nicht so schlimm. Aber dann wurdest du viel schlimmer. 48. Gott sagt, Sodom war nicht so böse wie du. 49. Sodom war stolz und hatte viel Essen. Aber sie halfen den Armen nicht. 50. Sie wurden stolz und taten Böses. Darum habe ich sie weggeschickt. 51. Samaria hat nicht so viel gesündigt. Du hast viel mehr Böses getan. 52. Du musst dich jetzt schämen. Deine Sünden sind viel größer als ihre Sünden. 53. Aber ich werde ihr Schicksal ändern. Ich helfe Sodom und Samaria. Und ich helfe dir. 54. Du sollst dich über deine Taten schämen. Du hast anderen Mut zum Sündigen gemacht. 55. Sodom und Samaria werden wieder frei sein. Auch du wirst wieder frei sein. 56. Früher hast du nicht über Sodom gesprochen. Du warst zu stolz dafür. 57. Dann haben alle deine Bosheit gesehen. Die Frauen aus Edom haben dich ausgelacht. 58. Du musst die Strafe nun tragen. Das sagt Gott. 59. Gott sagt, ich tue dir das Gleiche. Du hast dein Versprechen gebrochen. 60. Aber ich denke an unser altes Versprechen. Ich mache ein neues Versprechen für immer. 61. Dann wirst du an deine Wege denken. Du wirst dich schämen. 62. Ich halte mein Versprechen mit dir. Dann weißt du, ich bin Gott. 63. Du wirst an alles denken. Du wirst still sein vor Scham. Ich vergebe dir alles Böse.